Kundgabe 3188. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.07.1944. Bedingungen zur lehrenden Tätigkeit. Die Gabe zu lehren als Diener Gottes muss bewusst angefordert werden, wodurch der Mensch die Bereitwilligkeit erklärt, für Gott und in seinem Auftrag tätig zu sein. Denn um nun das Lehramt ausführen zu können, muss er vorgebildet werden. Er muss, was er lehren soll, erst selbst aufgenommen haben. Es muss ihm ein Gedankengut vermittelt werden, das ihn zu lehren befähigt. Er muss gewandt und folgerichtig denken können. Und es erfordert dies eine Schulung, die nur durch Gott selbst oder durch seine geistigen Boten vorgenommen werden kann. Und dazu muss sich der Mensch bereit erklären. Er muss seinen Willen tätig werden lassen und ständig Unterweisungen entgegennehmen, bis er einen Wissensgrad erlangt hat, der nun genügt, auch die Mitmenschen wieder zu belehren, Einwände zu widerlegen, Irrtümer zu berichtigen und also die reine Wahrheit aus Gott zu verbreiten. Wer sich Gott zu diesem Amt anbietet, wer bereit ist, ihm und den Mitmenschen zu dienen, der wird auch von Gott angenommen, weil es überaus notwendig ist, dass die Menschen in die Wahrheit geleitet werden und weil nur wenige Menschen fähig sind, diesen Willen aufzubringen, gedankliche Unterweisungen aufzunehmen so lange, bis sie selbst ein klares Wissen ihr eigen nennen können. Denn diese müssen einen starken Glauben haben. Sie müssen bedingungslos annehmen, was ihnen geboten wird. Sie müssen vor allem eine direkte Belehrung von Gott für möglich halten, ansonsten sie nicht horchen würden auf die innere Stimme, die sich ihnen kundgibt. Sie müssen an das Wirken des Geistes im Menschen glauben, ansonsten er nicht wirksam sein kann. Und sie müssen unermüdlich an sich selbst arbeiten, um die Fähigkeit, die innere Stimme zu hören, zu erhöhen. Sie müssen alles tun, was einen starken Willen erfordert, auf dass sie nun auch fähig werden, das ihnen Dargebotene zu verwerten. Denn die Gabe, lehrend auftreten zu können, ist nun die Folge ihres starken Willens, den Gott segnet und lohnet, indem er den Menschen nun dazu ausbildet, dass er als Lehrkraft sein Amt ausführen kann, wenn es gilt, den Mitmenschen das Evangelium zu verkünden. Denn Gott will durch seine ihm treuen Diener auf Erden sein Wort in die Welt leiten. Er will allen Menschen Kenntnis geben, und zwar durch Menschen, die das Wissen von ihm selbst empfangen haben und also ihre Mission nun richtig ausführen können zum Segen der Menschheit, die suchend ist und sich von jenen gern und ohne Widerstand belehren lässet. Denn an der Art, wie eine Gnadengabe geboten wird, werden die Menschen erkennen, wo sie ihren Ausgang nahm. Und entsprechend wird auch ihre Bereitwilligkeit sein, das ihnen Gebotene anzunehmen oder abzulehnen. Und darum benötigt Gott Diener auf Erden, die sich dazu erbieten, und ihnen vermittelt er Kraft und Gnade. Er belehret sie und leitet sein Wort zur Erde. Er erleuchtet ihren Geist, so dass sie verstehen, was ihnen dargeboten wird, und es ebenso verständlich auf die Mitmenschen übertragen können und so die Wahrheit auf Erden verbreitet wird, wie es der Wille Gottes ist. Amen.